Wir schreiben das Jahr 2012. Es ist Hochsommer. Die Sonne glüht vom Himmel und allen Menschen rinnt der Schweiß übers Gesicht. Ein einsamer Steppenläufer rollt über den heißen Marktplatz von Dawson City. Dort, an Gerd Gimmels Bude, steht die Pommes-Soko. Kommt es zu Streitigkeiten, Aufständen, Überfällen oder Ferkeleien, sind sie es, die jungen und aufgeweckten Gesetzeshüter, die wieder für Recht und Ordnung sorgen. Während die Polizei dem Röcheln ihrer Kaffeemaschine lauscht. Doch jetzt, von der Hitze gebeutelt, gilt ihr Interesse nur der gekühlten Cola. Und Gerd, wie lange musst du heute noch? Bis 6. Mir bleibt doch nichts erspart. Ich atme hier die ganze Zeit die Dämpfe aus der Fritteuse ein und... Hallo! Wer ist er denn? Sieht aus, als würde der zu dir wollen. Hallo! Hallo! Haben Sie noch auf? Also, verkaufen Sie noch? Selbstverständlich. Vortrefflich! Ich brauche 10 Pommes rot-weiß, 3 Frikadellen mit Senf und eine ohne. Und ich nehme den Fitness-Teller. Och nö. Wer kriegt denn dann den ganzen Rest? Ich, wissen Sie, ich bin Künstler und... Bei mir wurde eingebrochen. Jetzt habe ich das ganze Haus voller Polizisten. Die haben mich losgeschickt. Ich soll Essen holen, weil ich sie um die Mittagspause gebracht habe. Tja, so schnell wird man selbst zum Freund und Helfer, ne? Also 10 Pommes rot-weiß, 3 Frikadellen mit Senf und eine ohne. Und dann den Fitnessteller. Darf ich dann gleich mitkommen? Dumbo, beherrsch dich. Du hattest schon. Ist denn was gestohlen worden? Ja, natürlich! 10 meiner Bilder! Einfach weg! Es waren Meisterwerke! Ohne mich selbst loben zu wollen. Interessant, sehr interessant. Ja, allerdings hochinteressant. Ja, so interessant nun auch wieder nicht. Meine Freunde und ich, wissen Sie, wir sind Detektive. Wir sind die Pommes-Soko. Ja, genau. Das da mit der Mayo überall auf dem T-Shirt ist Dumbo. Hm. Das ist Gonzo. Das ist Larry. Neben mir steht Otti und ich bin Fuzzi. Und wir würden gerne mehr über diesen Einbruch erfahren. Schön und gut. Also ich verstehe, aber meint ihr nicht, dass ein Einbruch eine Nummer zu groß ist für euch? Also ihr seid ja noch so klein, also jung, meine ich. Und die Polizei. Ja. Und unterschätzt die Hitze nicht, ne? Nein, das geht schon klar. Lasst die Jungs. Ich komme in der Zeit mit zu dem Mann was essen. Ja. Schaden kann es ja nicht, aber ich warne euch. Einbrüche wie der bei mir sind nichts für schwache Nerven. Vor allem, wenn jemand sein Leben dafür lassen musste. Was? Thank you. Jetzt erzähl aber mal. Also es war so, ich habe wie üblich in meinem Atelier darauf gewartet, dass mich die Muse küsst. Und als ich mir gerade im Nebenzimmer neuen Fencheltee aufgesetzt hatte, hörte ich ein Krachen und Poltern aus dem Atelier. Ich habe schon geahnt, dass sich jemand an meinen genialen Meisterwerken vergreifen wollte und bin sofort dorthin gehechtet, aber es war zu spät. 10 Bilder waren verschwunden. Das Fenster stand auf. Es ist so schrecklich. Aber Sie sagten doch, dass jemand ermordet wurde. Ja. Astrid. Astrid? Deine Frau? Nein. Meine Katze. Ach so. Ach so, nur eine Katze? Was hat man denn mit ihr gemacht? Ich weiß es nicht. Sie ist zusammen mit den Bildern verschwunden. Also wissen Sie gar nicht, ob sie umgebracht oder nur entführt wurde. Na ja. Welcher Einbrecher hält sich denn freiwillig eine Katze auf? Sie war meine Inspiration. Meine beste Freundin. Wir haben uns geliebt. Und jetzt ist sie tot. Ich spüre es. Sie hat mich verlassen. Ja. Wir suchen also einen katzenkillenden Kunstfreund. Haben Sie denn irgendeine Ahnung, wie die Bilder gestohlen wurden? Ich sagte doch schon, das Fenster stand offen. Ja, das ist natürlich ungünstig. Bei der Hitze? Ja gut, okay. Sonst befand sich niemand in Ihrer Wohnung? Mal abgesehen von Ihnen und Ihrer besten Freundin? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gesehen habe ich niemanden. Was meinen Sie? Naja, ich spüre da manchmal so eine Gegenwart, wenn ihr wisst, was ich meine. Hä? Na, ein Gefühl wie nicht von dieser Welt. Ein außerirdisches Gefühl. Also... Das glaubst du doch selbst nicht. Sehr gut, wirklich sehr gut. Lachen Sie nur, Mann, von der Pommesbude. Also Jungs, ich stelle mir das so vor. Die Außerirdischen haben mit ihrem UFO geräuschlos vor meinem Fenster geparkt, die Galerie ausgeräumt und meine Astrid umgebracht. Ja, du hast ja nicht alle. Hier ist dein Essen. Das macht 31,50. Da, bitte. Jungs, wenn ihr euch der Sache gewachsen fühlt, dann kommt mich zu Hause besuchen. Hier ist meine Katze. Ich meine, Karte. Bitteschön. Adieu. Weg ist er. Was eine Drama-Queen. Jemand musste sein Leben lassen. Astrid ist tot. Ich spüre es. Wäre ich seine Katze, wäre ich auch aus dem offenen Fenster gesprungen. Gerd, ich glaube, wir zahlen ebenfalls. Da kannst du früher Feierabend machen und wir überlegen, ob wir in diesem speziellen Fall ermitteln. Gut, das macht dann 6,50 für die Currywurst mit Pommes und die 2 Frikadellen, Dumbo. Die Colas gehen aufs Haus, Jungs. Danke. Danke. Danke sehr. Was steht denn auf der Karte, Fuzzi? Kurz an der Klatsche. Aktionskünstler. Was ist denn ein Aktionskünstler? Was ist an der Klatsche denn für ein Nachname? Ein passender. Gehen wir hin, Fuzzi? Natürlich. Die Geschichte ist doch viel zu spannend, um sie einfach links liegen zu lassen. Nur ob wir ermitteln, das müssen wir dann entscheiden. Sehe ich auch so. Also, los geht's. Die Adresse steht auch auf der Karte? Ja. Tschüss, Gerd. Bis dann. Tschüss, Jungs. Die Pommes-Soko trottet über den Marktplatz. Die Hitze lässt langsam nach und die Abendsonne taucht die Häuser in oranges Licht. Das Atelier von Kurt an der Klatsche befindet sich unweit der Zeche fürs Leopold in Herwest und so steigen Fuzzi, Otti, Larry, Gonzo und Dumbo in den 274er. Nach 5 Minuten Fahrt kommen sie an der Halterner Straße an. Komische Häuser hier. Die haben Bergbauschäden, Dumbo. Dann sei vorsichtig, wenn du klingelst. Die Pommes-Soko. Wer? Die Jungs von gerade. Ach so. Da seid ihr ja. Kommt rein, kommt rein. Die Beamten sind auch noch da. Es wird gerade gegessen. Natürlich, man riecht. Okay. Hier entlang! Der Künstler und die Jungen betreten den Wohnraum. In allen Ecken finden sie außergewöhnliche und exotische Gegenstände. Schlecht ausgestopfte Vögel, Duftkerzen, eine beträchtliche Ansammlung von komisch geformten Kakteen und Regale voller Bücher. Mittendrin futternde Polizisten. Unter ihnen auch die holländische Austauschkommissarin Grietje van Spack. Die Pommes-Soko! Frau van Spack, viel zu tun? Wie geht's der Kaffeemaschine? Läuft's? Wir machen Pause. Oh, Ihre Lieblingsbeschäftigung. Schön. Erzähl nicht so einen Quatsch, Otti. Wir haben bereits einiges herausgefunden. Ach ja, und was, wenn man fragen darf? Es wurden 10 Bilder gestohlen, ein Fenster stand offen und die Klatsche von Herrn an der Katze ist verschwunden. Die Katze, meine ich. Die Katze ist verschwunden. Das mit den Außerirdischen wissen Sie auch? Hä? Was? Und wer bezahlt mir jetzt den Schaden? Ach, hören Sie doch auf mit der Nüllerei. Sie machen mich ja ganz nervös. Das mit dem Schaden müssen Sie mit Ihrer Versicherung ausmachen. Die Bilder waren doch versichert, oder? Ja. Sind denn jetzt alle Bilder weg? Mir bleiben nur noch die zwei hier an der Wand im Flur. Die haben Sie nicht entdeckt. Ja, aber die sehen ja aus wie normale Bilder. Geometrische Figuren, gesprenkelte Linien, viele Grüntöne. Stimmt, da fehlt irgendwie die Aktion. Ja. Wir werden dann auch satt, fertig für heute. Falls Ihnen noch etwas auffällt, melden Sie sich bitte. Wir kommen vorbei. Solange die Jungen den Fall nicht schon vorher gelöst haben. Jetzt tun Sie doch nicht so, als wäre das noch nicht vorgekommen. Eben, uns hat der Bürgermeister auch schon die goldene Ehrennadel verliehen. Na und? Kommt, Mädels, die Frieden könnt ihr unterwegs weiter essen. Schmecken übrigens scheiße. Gerd will gerade Feierabend machen, da hört er von fern vertrautes Kichern. Die Mädchen nähern sich seiner Bude. Gerd will nach Hause. Hi, Gerd. Tag, Mädels. Heiß heute, ne? Finze. Ja, also ich auf jeden Fall. Wir hätten gerne 5 Cola Light. Und dann teilen wir uns noch den Fitness-Teller. Oh ja. Fitness-Teller ist aus. Der letzte ist gerade weg. Gut, dann nur die Cola. Cola Light. Aber bitte, schnell. Wir verdursten. Es ist nämlich sehr heiß, weißt du? Sag bloß, Betty. Sag mal, weißt du, was die Jungs gerade treiben? Nee. Am nächsten Tag steht die Pommes-Soko wieder vor Kurts Haus. Mit verschwörerischem Gesichtsausdruck hatte er gestern einen Ausflug ins Weltall angekündigt und ohne ein weiteres Wort die Tür zugeknallt. Ausflug ins Weltall ist dann noch viel zu früh. Ich bin jedenfalls gespannt. Och nee. Wer ruft an? Die Mädchen. Och nee. Hallo? Hallo, Fuzzi. Was ist los, Betsy? Wir haben gehört, ihr habt einen neuen Fall. Woher wisst ihr das denn? Von Gerd. Diese alte Tratschtante. Ein Einbruch, das klingt ja spannend. Aber nicht für euch. Wieso denn nicht? Weil wir die Detektive sind, nicht ihr. Und wir haben auch schon die goldene Ehrennadel. Na und? Warum lasst ihr uns eigentlich nie mitspielen? Das ist voll frauenfeindlich. Kriegt ihr euch mal wieder ein. Das ist unser Fall und ihr haltet euch raus. Tschö. So. Nervensägen. Hey Jungs, hier oben am Fenster. Hallo Kurt. Ich kann jetzt beweisen, dass die Außerirdischen mich verfolgen. Ja, sofort. Wir kommen hoch. Kurt? Kurt? Ja, kommt rein, ich bin hier oben im Atelier. Wieso sind denn alle Türen offen? Ich erwarte noch ein paar Leute, denen möchte ich nicht allen einzeln die Tür öffnen. Hast du denn keine Angst, dass dir wieder was gestohlen wird? Wieso, ist das schon alles weg? Was machst du denn da eigentlich? Ich mache neue Bilder. So. Wieso spuckst du denn auf deine Leinwand, Kurt? Ich bin Sekretkünstler. Ich mache meine Bilder nur mit Spucke und Nasenschleim. Keine weiteren Auskünfte. Ihr wolltet doch Aktion. Ja, genau. Was ist denn mit dem Weltallgedöns? Ein bisschen musst du dich noch gedulden. Ich bin schließlich gerade produktiv. Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, dann aber bitte auf die Leinwand. Dumbo, untersteh dich. Setzt euch doch schon mal in den Nebenraum. Und was ist mit dem Beweis für außerirdisches Leben? Nachher. Drama Queen. Die neugierigen Mädchen sind in der Zwischenzeit ebenfalls nach Herbst gefahren. Mit den Informationen, die sie aus dem erschöpften Gerd herausgequetscht haben, suchen sie nach dem Haus des Künstlers. An der Klatsche, so heißt doch keiner. Bestimmt wollen uns die Jungs auf eine falsche Fährte locken. Oder die haben sich das bloß ausgedacht. Glaube ich nicht. Das klang alles so bescheuert, das kann man sich nicht ausdenken. So sehe ich das auch. Wäre doch gelacht, wenn wir den Fall nicht eher lösen als die. Ja, voll. Was voll? Ja, voll gelacht. Und dann bekommen wir auch noch die goldene Ehrennadel. Aber wenn es wirklich Außerirdische gewesen sind? Das glaubst du doch nicht im Ernst. Erstmal müssen wir das Haus von diesem bekloppten Künstler finden. Das da gegenüber sieht ziemlich künstlerisch aus. So bunt und schnörkelig. Das ist ja riesig. Eine richtige Villa mit Türmchen. Süß. Ja, ja. Kommt, wir gehen mal hin und gucken. Die Mädchen wechseln die Straßenseite und nähern sich der alten Villa. In der Tat hat sie etwas Malerisches. Und doch ist es kein Künstler, der darin wohnt. Oh, seht euch mal die Rosen hier im Vorgarten an. Das ist ja wirklich wie im Märchen. Und wie das duftet. Betsy, hör auf, an den Rosen rumzurupfen. Da ist ein Metallschild neben der Eingangstür. Total verrostet. Was steht da? Archie Hortig. Kuriositätenkabinett. Nix an der Klatsche? Na, das will ich doch hoffen. Wo kommen Sie denn her? Aus meinem Haus. Ich bin Archie Hortig. Ach, Sie sind das? Ja, ich bin das. Archie Hortig. Lässt du jetzt bitte meine Rosen in Frieden? Aber ich wollte doch... Das ist ein sehr seltenes Exemplar der roten Lola, müsst ihr wissen. Das ist ja sehr interessant. Könnten Sie uns dann vielleicht auch sagen, ein Kuriosum. Wegen ihrer geriffelten Blütenblätter, müsst ihr wissen. Sie scheinen es ja ohnehin mit Kuriositäten zu haben, wenn Sie ein ganzes Kabinett damit füllen können. Aber wissen Sie, ob... Absolut. Wie ihr seht, beginnt es bereits im Vorgarten. Hier gedeihen noch viele andere Arten, die das Gros der Menschen verstoßen, verdrängt oder vergessen hat. Und warum? Hässlich, anstrengend, langweilig, ganz egal, was die Leute sagen. Ich nehme sie alle bei mir auf. Meine Sammlung reicht bis unter das Dach, müsst ihr wissen. Und es sind längst nicht nur Pflanzen. Kommt doch rein. Mit mulmigem Gefühl betreten die Mädchen das große, alte Haus. Der kleine, dicke Besitzer, namens Archie Hortig, führt sie durch die Eingangshalle. Wie bei Pippi Langstrumpf. Das ist Archie Junior. Manchmal spielen wir im Duett. Hier, gib dem Affen Zucker. Die Wände der Halle sind kaum zu sehen. Sie werden verdeckt von Bildern, Zwölfändern, Wandteppichen, Schwertern, blinden Spiegeln und... Ja, das ist Geschenkpapier. Ich bekomme viele Geschenke, müsst ihr wissen. Und da wäre es doch wirklich hirnrissig, richtige Tapete zu kaufen. Total hirnrissig. Der Boden ist im Schachbrettmuster gefliest. Hier und da stehen sogar große Holzfiguren, angeordnet wie bei einer Partie. Doch nicht nur Bauern, Läufer und Springer stehen auf den Feldern. Auch extravagant gekleidete Schneiderpuppen, ausgestopfte Tiere, Palmen, eine englische Telefonzelle, Straßenschilder, Standuhren. Und in der Vitrine hier mein Lieblingsstück. Ein Hamburger? Ein Whopper aus dem Jahr 1987. Und er sieht noch genauso aus wie damals. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Natürlich, es ist kurios. Ich versuche seit 25 Jahren hinter das Geheimnis seiner ewigen Jugend zu kommen. Würde er wenigstens schimmeln, dann bestände die Möglichkeit, dass er irgendwann anfängt, ein Eigenleben zu entwickeln und mit mir zu sprechen. Aber er behält alles für sich. Machst du nix. Und jetzt kommt mit, ich will euch unbedingt mein Quietscheentchen zeigen. Und wenn ihr brav seid, dann dürft ihr sogar das Bernsteinzimmer sehen. Das Bernsteinzimmer? Das richtig echte? Selbstverständlich. Aber das ist doch verschollen. Ja, das sagt man so. Nie glaubt mir jemand, wenn ich davon erzähle. Das Bernsteinzimmer hätte ich jetzt aber auch nicht in Dorsten vermutet. Tja, um ehrlich zu sein, ist es auch gar kein echtes Zimmer. Wie? Es ist noch eingelagert, in zig Kisten. Mir fehlt einfach die Zeit und der Platz. Aber wie kommen Sie denn überhaupt da dran? Gute Frage. Es war schon vor mir hier. Was soll das heißen? Die Kisten waren in diesem Haus, als ich eingezogen bin. Ja, genau. Wahrscheinlich hat sie der Vormieter vergessen. Möglich wäre es. Er hat sie jedenfalls gut versteckt. Geheim versteckt, müsst ihr wissen. Das müssen Sie uns erzählen. Als ich dieses Haus kaufte, beschäftigte ich mich zunächst mit den uralten Bauplänen. Und bei genauerer Prüfung fiel mir etwas auf. Was denn? Die Wände. Die Wände sind viel dicker gebaut worden, als es auf dem Papier geplant wurde. Und da bekam ich der Verdacht, dass... in den Wänden etwas versteckt sein könnte? Ganz genau. Ich ließ die betreffenden Wände aufstemmen. Und dort, in den Hohlräumen, fand ich... die Kisten mit dem Bernsteinzimmer drin. Ja, genau. Aber... was ist denn jetzt los? Die Polizei! Beim Haus gegenüber! Gretje van Spaak! Die wollen bestimmt zu dem Künstler! Da wohnt er also. Oh, die Tür ist ja offen. Hallo? Herr Anneklatsche, wo sind Sie? Kommt, Männer, wir gehen erstmal in den Wohnraum. Oh Gott, oh Gott! Hier ist ja alles voller Rauch! Es brennt! Ruf die Feuerwehr! Im Wohnbereich des Sekretkünstlers sind die Vorhänge zugezogen. Das Licht ist gedimmt und überall verbreiten Räucherstäbchen ihre strengen Düfte. Die Pommes-Soko hat sich an den großen hölzernen Tisch gesetzt. Durch den Rauch kann man Gretje van Spaak und ihre Kollegen erahnen, die gerade den Raum betreten wollen. Kurt hastet aus seinem Atelier. Ach, Frau van Spaak, schön, dass Sie es auch einrichten konnten. Guten Tag. Guten Tag. Sie müssen hier raus. Nein, nein, das sind nur Räucherstäbchen. Alles in Ordnung. So, um welchen Notfall handelt es sich denn dann? Notfall? Am Telefon haben Sie etwas von einem Notfall gesagt. Klar. Setzen Sie sich. Die Pommes-Suppe ist auch da. Wir sollten direkt anfangen. Natürlich. Mal wieder nichts zu tun, Jungs. Wie steht's denn bei Ihnen? Ich werde nun beginnen. Bitte fassen Sie sich an den Händen. Ich brauche die Energie aller Anwesenden. Och Mann, was soll das denn werden, Herr an der Klatsche? Psst. Hallo? Außerirdische! Ich nehme jetzt Kontakt auf. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Die Verbindung steht. Außerirdische, lasst mich in Ruhe. Gebt mir meine Bilder wieder und meine Astrid. Fliegt nie wieder mit eurem UFO über mein Haus. Möchte noch jemand von Ihnen etwas sagen? Nein. Auf keinen Fall. Ich verzichte. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Die Verbindung habe ich abgebrochen. Gott sei Dank. Ich bin jetzt wieder weg. Kommt, Mädels. Das hier ist kein Notfall. Obwohl, hängt vom Standpunkt ab. Aber... wir haben Besseres zu tun, als uns für esoterische Experimente missbrauchen zu lassen. Da sollen ruhig die Jungs herhalten. Tschüss! Schade. Ich hab doch das Beweisfoto. Welches Beweisfoto? Hier. Ein UFO. Gestern Nacht schwebte es über meinem Haus. Ich bin sofort mit meiner Polaroid-Kamera in den Garten gerannt und habe es fotografiert. Zeig mal! Dieses runde Ding da auf Ihrem Dach? Das ist Ihre Satellitenschüssel! Könnte aber tatsächlich alles sein, so verwackelt wie das Foto ist. Mano! Und lüften Sie hier mal. Die Mädchen betrachten das Spektakel indes von oben. Archie Hortig hat sie auf den Balkon geführt, von dem aus sie eine gute Sicht auf das Haus des Künstlers haben. Die können sich aber auch nicht entscheiden. Komm erst angerast, schneller als die Polizei erlaubt, nur um dann genauso schnell wieder abzuhauen. Typisch, was da wohl los war. Bestimmt haben die Jungs Fehlalarm geschlagen oder so. Ich sehe Dumbo, da, am Fenster. Ist das wirklich Dumbo? Das kann nur Dumbo sein. Was habt ihr denn mit denen zu tun? Eigentlich nichts, aber... Ah, ich verstehe schon. Eine von euch ist in diesen Dumbo verliebt. Nein, in Dumbo doch nicht. Ihr braucht mir nichts vorzumachen. Ich war auch mal in eurem Alter. So, so. Haben Sie denn etwas von dem Einbruch mitbekommen, Herr Ortig? Natürlich. So laut, wie der Mann um Hilfe geschrien hat. Und was haben Sie gemacht? Nichts. Er schreit häufig rum. Ob jetzt Hilfe oder Astrid oder Essen ist fertig. Ich achte schon gar nicht mehr auf den Inhalt. Erst Frau Radetzky-Kautz. Das ist die Frau da im Fenster gegenüber, müsst ihr wissen. Die hat mir von dem Einbruch erzählt. Herr Hortig? Ja? Vorhin wurden wir unterbrochen, als Sie vom Geheimversteck in der Wand erzählt haben. Ach so, ja. Kommt mit. Die Mädchen folgen dem Kuriositätensammler vorbei an zum Bersten gefüllten Regalen, Vitrinen und Tischen in den zweiten Stock. Dort, in einem Flur, befindet sich das Wandversteck. Hallo? Hallo? Das muss ja riesig sein. Ich sag doch, zig Kisten. Mittlerweile ist es ja gar kein richtiges Geheimversteck mehr. Archie Junior wohnt jetzt hier, müsst ihr wissen. Deswegen auch die Bananen und die Mutter-Monika-Schulhefte. Und was ist das hier? Willst du mit mir spielen? Hä? Eine Puppe. Süß. Ja, das ist Archie Juniors kleine Freundin. Ein Kuscheltier, wenn man so will. Besonders fasziniert ihn wohl, dass sie sprechen kann. Ich hab dich lieb. So eine wollte ich auch immer haben. Ich auch. Ich muss mal. Bäh. Weg damit. Das hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen. Sie ist aus meiner Puppensammlung und ziemlich detailgetreu. Müsst ihr wissen. Sie haben eine Puppensammlung. Dürfen wir die sehen? Klar. Folgt mir nach oben. Mama, ich bin müde. Die Pommes-Soko sitzt noch immer in Kurts Wohnzimmer. Der Sekretkünstler hat sich scheinbar völlig erschöpft und aufgelöst aufs Sofa gelegt. Es waren die Außerirdischen. Ich weiß es. Glaubt denn wenigstens ihr mir? Naja. Die Beweislage gibt das im Moment einfach nicht her, Kurt. Tja nun, Fuzzi, ihr habt gesagt, ihr nehmt euch der Sache an. Was ist denn dann euer nächster Schritt? Naja. Wir werden deine Nachbarn befragen. Das sind doch auch nur Ungläubige. Aber wenigstens seid ihr auf meiner Seite. Jetzt, wo Astrid fort ist, da bin ich ganz allein. Ich wünsche mir, dass ihr dieser furchtbaren Kommissarin ein Schnippchen schlagt. Die Pommes-Soko tritt auf die Halterner Straße hinaus. Der Hausseite mit dem Atelierfenster steht ein anderes Haus gegenüber. Es ist unverkennbar ein Bau aus der Förderzeit von Zeche Fürst Leopold. In einem oberen Fenster sitzt, die Ellenbogen auf ein Kissen gestützt, eine alte Dame und beobachtet die Fußgänger. Die Jungen hoffen auf eine Information und kommen näher. Hallo Sie! Hallo! Dach Jungs, was geht's? Haben Sie was gesehen? Was? Ich habe eine Hüfte, kann ich runterkommen? Beim Einbruch gegenüber! Haben Sie irgendwas gesehen? Ja, sicher! Das brennt mir sowieso schon die ganze Zeit auf die Seele. Ihr habt dann Schlüssel, dann kommt er eben hoch, ne? Jo, danke. Die Jungen laufen zur Eingangstür des Zechenhauses. Radetzky-Kautz steht in Schreibmaschinenlettern neben dem Klingelknopf. Fuzzi schließt die Tür auf und der Pommes-Soko schlägt ein heimlich historischer Geruch entgegen. Zigarren, Menthol und Kohleheizung. Frau Radetzky-Kautz hat ihren Rollator unter der engen Treppe geparkt, die die Jungs nach oben führt. Alte dicke Teppiche, dunkle Möbel im Wohnzimmer, vergilbte Mustertapeten und mittendrin thront Frau Radetzky-Kautz in einem monströsen Polster-Fernsehsessel. Die Dorstner Zeitung und eine schnurrende Katze auf dem Schoß. Ich sehe das sofort, wem ich trauen kann. Ihr seid in Ordnung. Recht haben Sie. Wir würden gerne mehr über diesen Einbruch erfahren, der gegenüber stattgefunden hat. Wir sind die Pommes-Soko. Lecker. Pommes esse ich ja auch ganz gerne im Glück auf Grill. Wissen Sie denn irgendwas über den Einbruch? Ja, passt auf. Den halben Tag und die halbe Nacht sitze ich hier ja am Fenster und guck, was so los ist, ne? Aber jetzt kommt's. Vis-à-vis war das vorgestern oder gestern? So gegen 20 Uhr jedenfalls. Ich guck ja immer rüber auf den Förderturm. Mein Herbert ist ja auf Zeche gewesen. Genau hier habe ich gestanden und gewunken, wenn er auf die Schicht ging. Jetzt ist er schon eine Weile tot. Ach ja. Aber der Förderturm ist noch da. Stillgelegt wie Herbert. Aber den kann ich wenigstens noch angucken. Also den Förderturm. So, jetzt passt aber auf. Da sitze ich hier halt so, ess mein Butterbrötchen und guck so in eine Landschaft. Da steht da ganz plötzlich so ein helles Ding, leuchtet wie verrückt und ist warm wie eine Höhensonne. Da vom Fenster vom Verrückten, das ist der Künstler, ein großer, so eine Nummer für sich, ne? Erzählt immer von Marsmenschen und von Wahrsagen und so. Was soll's? Jeder wie er will. Und ich sag noch zu meiner Jacqueline hier, hör mal, sag ich, hör mal, Jacqueline, mir wird so plümmerant und da vorne beim Bekloppten hängt eine Schüssel am Fenster. Sieht aus wie ein UFO, wie eine Untertasse. Hä? Ja, und dann merke ich, dass ich so lall. Ne, so als wenn meine Zunge auf einmal den Geist aufgibt. Ich denk, was ist denn jetzt los, denke ich. Ne? Ja. Nur noch am Lallen und alles war so verlangsamt, ne? Wie so, besoffen? Ach, was? Bist du verrückt? Nee, wie im Film. Sag mal schnell. Zeitlupe? Genau, Zeitlupe. Zeitlupe meine ich. Und die Jacqueline sitzt da und glotzt zu mir hoch. Als ob sie mich versteht. So lange hat die mich noch nie angestarrt. Das war vielleicht gruselig. Ich sag, Jacqueline, sag ich, hör mal, hast du jetzt eine Schraube locker? Oder ich? Oder wie? So jetzt ihr. Naja, meinen Sie jetzt auch, dass wir es hier mit Außerirdischen zu tun haben? Hör mal, ich bin 86 Jahre alt geworden. Da denkst du, du hättest schon alles gesehen, aber anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Das Gleiche hat Kurt uns nämlich auch erzählt. Ja, was soll ich sagen? Vielleicht hat er mich angesteckt. Ich habe bis dato auch gedacht, dass der nur Aufmerksamkeit braucht, der Knabe. Aber jetzt hatte ich ja selbst so eine Erscheinung. Mysteriös. Sehr mysteriös. Aber sag mal, was war denn da gerade mit Blaulicht und Sirene? Fehlalarm. Kurt ist durchgedreht. Ja, ich anscheinend auch. Machen Sie sich keine Sorgen. Auf mich wirken Sie geistig topfit. Genau, wir werden eine ganz normale Erklärung finden. Richtig so, Jungs. Anständig. Nach dem Besuch bei Frau Radetzky-Kautz machen sich die Jungs grübelnd auf den Weg zu Gerds Pommesbude. Dumbo hat noch im Haus der alten Frau durch lautstarkes Magenknurren auf sich aufmerksam gemacht. Dieser Tag ist längst nicht so heiß wie der vorherige und so schaffen es neben Dumbo auch die anderen Jungen etwas zu essen. Der Dorstner Marktplatz ist gut besucht und Pommesbuden-Gerd ist wieder bester Laune. Dumbo, schling nicht so. Der Hunger treibt's rein. Wie geht's unserem Künstler? Schlecht. Bilder immer noch weg? Ja. Astrid auch? Jo. Ja, nee, ist klar. Habt ihr schon den Nachbarn befragt? Die Frau nebenan. Aber was bringt das schon? Wir haben einfach keine Anhaltspunkte. Sauerei. Kannst du laut sagen, Dumbo. Da kommen die Mädels. Warum hast du denen eigentlich von unserem Fall erzählt, Gerd? Ach ja, also sorry, aber die Hitze, ne? Und gedroht haben sie mir auch. Wie bitte? Wir haben lediglich angekündigt, nie wieder zum Fitness-Teller-Essen vorbeizukommen, falls du uns nicht erzählst, was mit den Jungs ist. Sauerei. Kannst du laut sagen, Dumbo. Und wie du siehst, sind wir wieder hier. Und wir beantragen ganz offiziell einen Fitness-Teller. Antrag abgelehnt. Und jetzt? Seid ihr uns mal wieder gefolgt? Ja, zugegeben. Wir waren auch in Herbes, haben das mit der Polizei gesehen. Was ein Affenzirkus. Ihr hattet also nichts Besseres zu tun, als uns vom Gebüsch aus zu beobachten? Hättet ihr wohl gerne. Wir haben euch vom Haus gegenüber aus beobachtet. So sieht's nämlich aus. Wohnt da eine Komplizin von euch? Nein, Archie Hortig wohnt da. Ach, Archie Hortig? Der Archie Hortig? Nie gehört. Die Mädchen erzählen stolz von ihrem eigentlichen Vorhaben und davon, wie sie in Archie Hortigs Haus gekommen sind. Die Pommes-Soko hört gespannt zu. Es ist wirklich sehr interessant. Wir hätten noch Stunden bei ihm bleiben können. Er hat so viele tolle Sachen in seiner Sammlung. Sogar das Bernsteinzimmer. er. Aber irgendwann haben wir Hunger bekommen und wollten uns vertrauensvoll an dich wenden, Gerd. Und hier stehen wir. Was ist denn überhaupt ein Kuriositätenkabinett? Ein Kabinett voller Kuriositäten natürlich. Nee, sag bloß. Dieser Archie Hortig hat eine Sammlung von seltsamen oder seltenen Dingen. So wie ich das verstanden habe, erstreckt sie sich bis unters Dach. Eine Art Museum für kuriose Dinge. Ja, aber was sind denn das für kuriose Dinge zum Beispiel? Er hat einen Mundharmonika spielenden Affen und seltene Rosen und Puppen. Eben alles, was man nicht jeden Tag sieht. Und was man nicht braucht. Zum Teil auch ziemlich abstoßend und eklig. So wie die Bilder von Kurt? Nein, so wie der 25 Jahre alte Bürger. Sein Lieblingsstück. Doch. Was hat er denn jetzt wieder? Doch, wie Kurts Bilder. Genau, Dumbo, du bist ein Genie. Ich weiß. Hä? Es liegt doch auf der Hand. Ich wittere die Spur. Hä? Meine Vermutung. Archie Hortig hat Kurzbilder gestohlen. Er wollte sie für seine Sammlung. Ach, jetzt check ich's. Weil sie kurios sind. Und eklig. Ganz genau. Tja, nur leider haben wir den heißen Draht zu Archie Hortig. Ach, jetzt seid nicht so, Mädels. Lasst die Jungs ruhig mal mitspielen. Genau. Die lassen uns doch auch nie mitspielen. Da haben wir mal einen dicken Fisch am Haken und müssen ihn direkt mit euch teilen, oder was? Könnt ihr vergessen. Ihr könnt uns jedenfalls nicht verbieten, Herrn Hortig auch zu besuchen. Also entweder ihr nutzt die Gelegenheit und arbeitet ausnahmsweise mit uns zusammen. Oder ihr müsst mit ansehen, wie wir den Fall vor eurer Nase lösen. Wenn Archie euch eine Führung gibt, dann kriegen wir es recht eine. Also Mädels, ich würde ja... Ja, bla bla bla bla bla. Also, dann... Mädels, was meint ihr? Naja... Guten Tag. Hallo. Hi. Meine kleine Freundin. Wen habt ihr mir denn da mitgebracht? Das sind unsere Freunde. Freunde? Ja, genau. So. Aber sagt mal, Mädels, ist das nicht der junge Mann, den ihr gestern im Fenster beobachtet habt? Ja, das ist Dumbo. Ja, genau. Ich wusste doch, dass da was läuft. Ihr habt mich beobachtet? Ja, Dumbo, du bist ja auch eine Wucht. Wir sind Dumbos Freunde. Die Mädchen haben uns gestern ganz neugierig gemacht. Auf ihr Kuriositätenkabinett. Darf man hier mal schauen? Na klar. Kommt rein, ihr Turteltäubchen. Seid aber vorsichtig, dass ihr nicht in meine Mistelzweigsammlung geratet. Da kämt ihr wohl so schnell nicht wieder raus, hm? Wieso? Schmecken Misteln gut? Die Jungen sehen sich staunend in Archie Hortigs Eingangshalle um. Beim Anblick des 25 Jahre alten Burgers vergeht sogar Dumbo der Appetit. Kurze Zeit später allerdings entdeckt er in der Küche die reichhaltige Gewürzsammlung und ihm läuft wieder das Wasser im Mund zusammen. Während er und Archie unten Rezepte austauschen, haben sich der Rest der Pommes-Soko und die Mädchen auf einen langwierigen Streifzug durch das Haus begeben. Die Bilder können hier doch überall sein. Ja, und gleichzeitig nirgendwo. Psst, seid leise, nicht, dass er uns hört. Wahrscheinlich hat er selbst keinen Überblick. Ja, genau. Der weiß bestimmt gar nicht mehr, wo er sie hingehängt hat. Wenn sie überhaupt hängen. Selbst das Bernsteinzimmer ist hier noch in Kisten verpackt. Aber der Burger, der liegt auf dem Samtkissen in der Vitrine. Ja, und das ist nicht das Einzige, was mich beunruhigt. Was denn noch? Willst du mit mir spielen? Was ist das? Der Affe und die Puppe. Ach, in dem Stockwerk sind wir. Hier ist doch auch... Das Geheimversteck, ja. Aber wir müssen uns echt eine neue Strategie überlegen. Welches Geheimversteck? Der Affe wohnt da. Und das Bernsteinzimmer. Warum habt ihr uns das nicht gleich gesagt? Hä? Ihr sucht hier mit uns das ganze Haus nach den Bildern ab. In dem Wissen, dass es ein Geheimversteck gibt. Du willst da doch jetzt nicht rein. Fuzzi, echt? Da ist es stockfinster drin. Für solche Fälle habe ich doch immer die Taschenlampe im Rucksack. Ach so, ja dann komme ich auch mit. Wir natürlich auch. Mir nach. Kopf einziehen nicht vergessen. Aua. Larry. Das kam zu spät. Brauchst du ein Pflaster? Biggie hat immer Pflaster dabei. Biggie ist unsere Mutti. Bin ich gar nicht. Och nee. Wieso machst du denn das Licht aus, Fuzzi? Ich hab's nicht ausgemacht. Die Batterie der Taschenlampe ist alle. Och nee. Und nu? Fuzzi, mal ganz ehrlich. Glaubst du wirklich, dass er die Bilder klaut, um sie dann direkt in seinem Kabuff zu verstauen? Das wollte ich ja herausfinden. Aber leider ist das Licht aus. Na dann schnell wieder raus hier. Irgendwie gruselig. Ihr hättet auch einfach das Licht anmachen können. Hatschihottig, was machen Sie denn hier? Das Licht an? Und Larry und Biggie, was macht ihr da? Nichts. Larry braucht da ein Pflaster und, ja. Ihr wisst also Bescheid. Worüber? Ach, Fuzzi, du bist doch sonst so ein Schlauen. Ich war es, der die Bilder gestohlen hat. Ja, darüber wissen wir wirklich Bescheid. Na dann, kommt doch erstmal raus hier. Ich werde euch die Bilder zeigen. Und dann, sagen Sie, Archie, wo ist eigentlich Dumbo? Dumbo? Der ist hier. Dumbo! Dumbo! Er ist geknebelt! Was haben Sie mit ihm gemacht? Gekocht? Was? Sie haben Dumbo gekocht? Sie krankes Schwein! Nein, beruhigt euch. Dumbo und ich, wir haben gekocht. Ach so. Ach so. Und er ist auch nicht geknebelt. Das sind Spaghetti in seinem Mund, müsst ihr wissen. Carbonara. Dumbo hat mir einen Trick gezeigt, wie die Soße nicht klumpt. Nett. Würden Sie uns dann jetzt zeigen, wo die Bilder sind? Sicher, mir nach. Die Pommes-Soko und die Mädchen folgen dem Sammler mit ungutem Gefühl bis ins Erdgeschoss. Warum ist er so geständig und so freundlich? Hier in der Eingangshalle hängen sie. Zwischen Schwertern, Spiegeln und Zwölfändern. Wahrscheinlich habt ihr sie schon längst gesehen und nur... Und nur nicht kapiert, dass es die Bilder von Kurt sind. Genau. Neben den ganzen anderen Bildern fallen sie ja auch nicht auf. Welche sind es denn? Die da, die müssten es sein. Genauso grünlich und fleckig wie die in Kurts Flur. Wie? Da gibt's noch mehr davon? Die muss ich haben. Nee. Es reicht schon, dass sie diese hier gestohlen haben. Genau. Und wieso sind sie überhaupt so geständig? Und so freundlich? Nun ja, ich will ehrlich zu euch sein. Viele der Gegenstände, die ihr hier seht, sind gestohlen. Ansonsten könnt ihr sie mir auch gar nicht leisten. Sie hätten ja das Bernsteinzimmer verkaufen können. Himmel, du hast recht. Das steht ja sowieso nur doof rum. Wirklich gut. Aber klauen macht ihnen anscheinend mehr Spaß. Ja, wenn ich etwas Schönes, etwas Seltenes sehe, dann muss ich es haben. Sofort. Und die Bilder von Herrn an der Klatsche faszinieren mich natürlich auch. Ich habe ihn durchs Fenster bei der Arbeit zugesehen, müsst ihr wissen. Sie haben aber immer noch nicht erklärt, warum Sie uns so bereitwillig Auskunft geben. Ach so, ja, ganz einfach. Mit dem eben erworbenen Wissen dürft ihr das Haus leider nicht mehr verlassen. Was? Wie bitte? Ich möchte die Bilder nicht zurückgeben. Und ich habe auch keine Lust auf Polizei in meinem Haus, was die alles finden könnten. Kurzum, damit ihr keinem was erzählen könnt, werdet ihr jetzt Teil meiner Sammlung. Ganz sicher nicht. Hier ist die Tür. Ich verschwinde. Versuch's nur. Sie ist abgeschlossen. Mist! Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Oh doch. Und überhaupt, was stellt ihr euch denn so an? Ihr habt es doch gut. Es ist warm. Man kann sich leicht aus dem Weg gehen. Archie Junior hält euch bei Laune und Dumbo kann den ganzen Tag mit mir kochen. Au ja. Auf keinen Fall. Entweder sie lassen uns frei oder... Oder? Oder Dumbo isst ihren Burger auf. Oh, ja. Nein, bitte nicht. Okay. Ich mache euch ein Angebot. Das da wäre... Wir spielen ein Spiel. Hä? Eine Partie, hier auf dem Schachfeld. Ihr seid die schwarzen Figuren, ich bewege die weißen. Ihr spielt euch sozusagen den Weg frei zur Tür. Ich schließe euch dann auf. Ich bin ein überragender Schachspieler, müsst ihr wissen. Also habt ihr eigentlich keine Chance. Ach, Archie, ich bitte Sie. Das ist ja so Harry Potter. Aber wir machen Ihnen ein Angebot. Aha, da bin ich aber mal gespannt. Ja, ich auch. Also, Sie geben die Bilder und das ganze andere Diebesgut genauso heimlich an die rechtmäßigen Besitzer zurück, wie Sie die Sachen gestohlen haben. Und wir verzichten im Gegenzug darauf, die Polizei zu rufen. Gretje von Spack und ihre Kollegen erfahren nichts von uns. Besser können sie aus der Nummer nicht rauskommen. Herr Fuzzi, tickst du noch sauber? Ja, das würde mich auch interessieren. Das soll ich dir wirklich abkaufen? Was bezweckst du mit diesem Vorschlag? Naja, erstmal will ich natürlich, dass Kurt seine Bilder zurückbekommt. Aber ich will auch, dass Gretje von Spack weiterhin glauben muss, dass es Außerirdische waren, die Kurts Bilder gestohlen haben. Das wird sie in den Wahnsinn treiben. Ihr werdet ihr eine selten kuriose Idee. Ich, Archie Hortig, bin dabei. Fuzzi, du bist echt ein Teufelskerl. Aber stopp, Moment mal. Was ist? War doch gerade so schön. Aber echt, was ist denn mit Astrid? Oh, ja, verdammt. Die habe ich völlig vergessen. Archie, haben Sie uns irgendwas zu sagen? Was meinst du? Wissen Sie, wo Astrid ist? Die Katze? Konnten Sie sie vielleicht auch noch für Ihre Sammlung gebrauchen? Natürlich nicht. Viel zu gewöhnlich, dieses Tier. Keine Ahnung, wo sie ist. Sie war noch nicht mal da, als ich die Bilder gestohlen habe. Die Bilder und die ganzen anderen schönen Dinge. Wie ich sie vermissen werde. Ein paar Tage später haben sich die Pommes-Soko und die Mädchen bei Gerd eingefunden. Sie lassen die herbeste Erlebnisse Revue passieren. Von Astrid fehlt allerdings immer noch jede Spur. Da präsentierst du ihm einfach eine kuriose Idee und schon beißt er an. Ich wusste, er wird nicht widerstehen können. Bleibt nur zu hoffen, dass er auch Wort hält und seine Ausstellungsstücke zurückgibt. Na, ich bin mir da auch noch nicht so sicher, ob das wirklich so klug war, Fuzzi. Hallo? Ich habe euch aus dem Haus gerettet. Ohne mich werdet ihr jetzt Teil der Sammlung. An eurer Stelle würde ich trotzdem zur Polizei gehen. Also, egal wie diese Kommissarin drauf ist. Der Kerl scheint gefährlich zu sein. Ach, der ist einfach ein großes Kind. Und wahrscheinlich macht er sich in die Hose vor Angst, dass wir doch noch zur Polizei gehen könnten. Und was die Katze betrifft, habt ihr die Hoffnung schon aufgegeben, oder was? Naja, wir haben halt immer noch keine heiße Spur, was ihr Verschwinden angeht. Vielleicht vom Auto überfahren? Nicht gleich ans Schlimmste denken. Aber immerhin dürfte Kurt mittlerweile seine Bilder wieder haben. Ich hab meine Bilder wieder! Wenn man vom Teufel spricht. Die Außerirdischen, sie haben sich gnädig gezeigt. Kurt, was? Deine Bilder sind wieder da? Ja! Heute Morgen stand sie vor meiner Tür. Vielleicht haben die Außerirdischen sie nur aus Versehen mitgenommen. Oder sie brauchten nur meine DNA aus dem Nasenschleim für Experimente. Keine Ahnung. Vielleicht regnet es bald kleine Kurt-Klone, wer weiß. Oder sie fanden meine Bilder einfach hässlich und wollten sie wieder loswerden. Mhm, bestimmt. Und von deiner Astrid gibt's immer noch nichts Neues? Nein, verdammt nein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe Vermisstzettel gemacht. Hier, dürfte ich wohl ein paar an Ihrer Bude aufhängen, Herr Gimmel? Na klar, ich bin einer von den Guten. Du bist der Beste, Gerd. Was steht denn da drauf? Gesucht und vermisst. Astrid. Meine geliebte Katze Astrid ist verschwunden. Sie ist dunkelgrau getigert und hat einen bräunlichen Fleck auf dem Kopf, der sehr süß ist. Astrid ist 5 Jahre alt und ein bisschen dick. Sie ist in Herbst verschwunden. Hinweise unter 017. Ja. Und unten drunter habe ich noch ein Foto gesetzt. Ach, ist sie nicht schön? Naja. Jacqueline! Hä? Das ist doch Jacqueline. Nein, Dumbo, das ist Astrid. Meine Katze. Hast du es immer noch nicht verstanden? Aber er hat doch recht. Das ist Jacqueline. Ich erkenne sie am bräunlichen Fleck auf der Stirn. Ihr seid denn jetzt alle um mich herum verrückt geworden. Hä? Welche Jacqueline denn? Danke, wenigstens eine, die so normal ist wie ich. Wart mal, bei mir klingelt was. Was denn? Jacqueline ist die Katze von Kurts Nachbarin. Von der Zechenhaus-Oma. Von meiner Nachbarin? Ja, genau. Jacqueline sieht also aus wie Astrid. Oder andersrum. Astrid ist verschwunden. Jacqueline ist bei Frau Radetzky Kautz. Ja, das ist lustig. Weil eigentlich hat Frau Radetzky Kautz gar keine Katze. Oh. Ich hab mir doch bloß ein bisschen Gesellschaft gewünscht. Bin so allein hier oben, seit der Herbert tot ist. Egal, Astrid ist meine Katze. Sie wohnt bei mir, kriegt bei mir ihr Fressi und ganz viel Liebe. Kurt. Aber hier fühlt sie sich doch auch wohl. Letzte Woche hat sie auf meinem Treppenlift gesessen und miaut. Da habe ich sie gefüttert und gestreichelt, hier auf dem Schoß, ne? Und dann wollte sie auch gar nicht mehr weg. Ach, ich kenne Astrid. Sie traut sich nur nicht, von hier oben aus ihrem Fenster zu springen, weil sie ein bisschen fülliger ist. Nicht wahr, mein Astrid-Baby? Ja. Ach, ich wollte doch nur... Und den Jungs hier erzählen sie diese vollkommen hirnrissige Geschichte von Jacqueline und Außerirdischen und fliegenden Untertassen. Ja, darin weißt du aber auch ziemlich gut, Kurt. Der Pfeifer ist nur meine Satellitenschüssel und die Reflexion der Sonne im Fenster, sie dumme alte Frau! Jetzt reicht's aber kurz. Halt mal den Ball flach. Sie ist bloß ein bisschen einsam. Du weißt doch, wie es ohne Katze ist. So hat sich Frau Radetzky-Kautz jeden Tag gefühlt. Genau, ich hab doch keine Kinder. Ich würde mich so gern um jemanden kümmern. Einen zum Streicheln. Verständlich. Aber Astrid ist nun mal Kurzkatze und er hat sie genauso lieb. Allerdings! Ich weiß, war eine dumme Idee. Entschuldigung, Herr Anne Klatsche, dass ich nichts gesagt habe. Hier. Kurz, gib mir die Hand. Na gut. Und bitte hören Sie auf zu weinen. Ich hab da so eine Idee. Ich muss mal kurz nach gegenüber. Vis-à-vis heißt das. 10 Minuten später ist Beverly vom Haus des Kuriositätensammlers zurückgekehrt. In der Hand hält sie... die Puppe! Willst du mit mir spielen? Boah. Frau Radetzky-Kautz, die ist für Sie. Oh. Süß! Eine tolle Idee, Beverly. Ist das nicht die Puppe aus Archie Hortys Haus? Ja, aber der frisst uns doch sowieso aus der Hand. Die Puppe gehört jetzt unserer Zechenoma. Hör mal, Mädel, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da geht mir das Herz auf. Ach, komm her. Bitte sehr. Ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch. Und wieder ein erfolgreich gelöster Fall. Die jungen Ermittler trinken zur Feier des Tages eine knallharte Fanta. An Gerds Bude, versteht sich. Komm, ich gebe einen aus, ihr kleinen Scheißer, Schnüffler. Yeah! Ach, das Leben ist schön. Außerirdischen. Das kann doch gar nicht sein. Jetzt wollen auch schon die Anwohner fliegende Untertassen gesehen haben. Ganz ruhig jetzt, Rietje. Ganz ruhig. Der Verrückte und seine Nachbarn machen nur gemeinsame Sache, um die Versicherung über den Tisch zu ziehen. Das Geld teilen sie sich auf. Und das werde ich auch noch beweisen. Außerirdische, ja klar! Und was kommt als nächstes? Schmutzige Geschäfte? Ein Toter in der Lippe?